17. Die Siedlung, die das Meer sich holte. Rungholt im nordfriesischen Watt. Verschwunden 1362. Das Watt scheint endlos. Weit und flach, im Sonnenlicht silbern glänzend. Sogar jetzt im Herbst. Hinter mir liegt Nordstrand, eine Insel, die Husum vorgelagert und mit dem Festland durch einen Damm verbunden ist. Vor mir liegt die Hallig-Südfall. Sie erinnert in ihrer Form an eine Schlange, die einen Elefanten gefressen hat. Eine Erhebung von 3 Metern Höhe mit 2 runden Kuppen an den Rändern. Rechts von mir in der Ferne thront der Leuchtturm von Pellworm. Unter meinen Füßen graben sich Wattwürmer durch den Schlick. Sie hinterlassen kleine Haufen, und wenn es windstill ist, meine ich ein leises Knistern zu hören. All das, was vor, hinter und neben mir liegt, war einst Land. Ackerflächen und Weiden. Vor 700 Jahren konnte man trockenen Fußes von Südfall nach Husum laufen. Dieses Land gibt es nicht mehr. Mit ihm ist auch der Ort verschwunden, der darauf lag. Auf alten Karten ist er als Rungholt verzeichnet. Man weiß nur sehr wenig über ihn. Schriftliche Aufzeichnungen gibt es kaum. Aber Rungholt zehrt von dem Mythos, dass es unsagbar reich gewesen sein soll. Die schleswig-holsteinische Westküste wird seit eh und je von Menschen genutzt. Die ersten, deren Name überliefert ist, sind die Friesen. Man muss sich die Küste vor den Eindeichungen etwa so vorstellen wie die Everglades. Große feuchte Flächen, so dicht bewachsen, dass man kaum hindurchgehen konnte. Dass die Friesen in dieser unwirtlichen Gegend blieben, hing auch damit zusammen, dass zwischen dem 8. und dem 10. Jahrhundert der Meeresspiegel relativ konstant blieb, ja sogar unter dem heutigen Niveau lag. Aber im 11. Jahrhundert nahmen die Überflutungen zu. Vielleicht auch, weil man begonnen hatte, Deiche zu bauen. Die Nordsee ist ein flaches Meer, in dem die Wellen sich wegen der geringen Wassertiefe aufschaukeln. Die Deiche verstärkten diesen Effekt. Um sich vor den Fluten zu schützen, begannen die Menschen, kleine Hügel, die sogenannten Warften, aufzuschütten, auf denen sie Häuser errichteten. Sie lebten von der Landwirtschaft. Auch dafür rangen sie den Meerboden ab, legten Entwässerungsgräben an und errichteten weitere Deiche, damit das Land trocken blieb. Über die Jahrhunderte legten sie immer größere Bereiche trocken, Siedlungen und Ackerflächen wuchsen. Aus den kleinen Deichen wurden große kilometerlange Bauwerke, die tausende Quadratkilometer Fläche vor dem Eindringen des Meeres schützen sollten. Weil mit der Fläche auch die Menge des Wassers zunahm, das abfließen sollte, baute man Tidentore in die Deiche, die gleichzeitig den Rückfluss von Meerwasser verhinderten. So entstand das Land um Rungholt und Rungholt selbst. Im 12. Jahrhundert war aus einzelnen Gehöften eine lose Siedlung geworden. Nur wo sie genau lag, wissen wir nicht. Denn die alten Karten, auf denen Rungholt verzeichnet ist, wurden erst 300 Jahre, nachdem es verschwunden war, angefertigt. Zeichner stützten sich dabei auf das, was Menschen ihnen erzählten. 300 Jahre sind 10 bis 12 Generationen. Wie viel geht in dieser langen Menschenkette verloren? Natürlich hatten sie im 17. Jahrhundert auch noch die materiellen Spuren Rungholz, die im Watt lagen und die deutlicher waren als heute, aber was man damals daran noch ablesen konnte, das wissen wir nicht. Heute vermutet man, dass das alte Rungholt west- und südwestlich von der heutigen Hallig-Südfall lag. Nur mit einem Wattführer oder einer Führerin darf man dorthin wandern. Und wenn sie einen darauf hinweisen, dann kann man im Boden noch die alten Entwässerungsgräben erkennen, die entlang der ehemaligen Weideflächen laufen, oder die minimal erhöhten Stellen im Schlick, an denen einst die Warften errichtet waren. Mit unerfahrenen Augen und ohne Kenntnis des Bodens sind sie nicht auszumachen. Selten, nach den Stürmen im Frühjahr, werden durch die Bewegungen im Wattboden unbekannte Überreste oder Scherben freigelegt. Oft sind es kreisartige Strukturen, die im Boden erkennbar werden. Dort waren einst flaschenförmige Gruben, die in die Warft eingegraben waren, Zisternen, in denen Regenwasser gesammelt wurde. 2 Siedlungsschwerpunkte hat die archäologische Spurensuche ausgemacht. Der eine bestand in einer Ansammlung von Warften, beim anderen fand man Tidentore und vermutet einen Hafen. Die Balken der Tore ließen sich auf ca. 1351 datieren. Die Tore waren 25 Meter breit und 6 Meter hoch. Einzig aus dem mittelalterlichen Rotterdam kennt man Tore dieser Größe. Über sie hatte man in Rungholt Zugang zur Hever, eine Art Fluss, der von den Gezeiten gespeist wurde. Vermutlich spülte das aus den Toren austretende Wasser mit der Zeit eine tiefe Rinne ins Watt, die als Fahrspur für Schiffe und als natürliche Anladestelle genutzt wurde. Die ankommenden Schiffe warteten, bis das Wasser den Hafen verlassen hatte. Wenn sie auf dem Trockenen lagen, wurde ihre Ladung gelöscht, dann auf einen Pferdewagen geladen und über das Watt abtransportiert. Mittlerweile hat man auch die Kirche gefunden, von der Forschende annahmen, dass sie der Mittelpunkt Rungholz war. Sie war 40 auf 15 Meter groß und gehörte damit zu den größeren der Region. Der Fund scheint zu bestätigen, was man sich seit Jahrhunderten über Rungholt erzählt. Die Menschen dort sollen durch den Handel unsagbar reich geworden sein. Tatsächlich fand man im Gebiet des verschwundenen Rungholt auch Reste spanischer Keramik mit einem Dekor, das man dem arabischen Raum zuordnet, aber auch Metallgefäße, Schwerter, Dolche und Reste von Faustschilden. Es sind auch Teller, Krüge und Schüsseln aufgetaucht, die aus Flandern und dem Rheinland stammen. Die Luxusgüter stehen symbolisch für Reichtum. Aber die Waren könnten auch Handelsschiffe bei rauer See verloren haben. Im späten Mittelalter hatten sich die Handelsverbindungen etabliert, die sich durch ganz Europa zogen. Die Hanse entstand. Man weiß nicht, inwiefern Rungholt in diesen Handel eingebunden war. Als weiterer Beleg für den Reichtum von Rungholt wird auch gerne angeführt, dass es zu einem dänischen Verwaltungsbezirk namens Edomshade gehörte, der überdurchschnittlich hohe Abgaben zahlte. Aber ob das daran lag, dass Rungholt so reich war? Am 16. Januar 1362 wurde Rungholt vom Meer geholt, ging unter in den Sturmfluten der zweiten Marcellusflut, die man auf Plattdeutsch nur Grote Mandränke, das große Ertrinken, nennt. 25 Kilometer Küste gingen in dieser Nacht verloren. Um zu verstehen, wie das passieren konnte, muss man einige hundert Jahre früher ansetzen. Drei Faktoren kamen wohl zusammen: abgetiefter Boden, entkräftete Menschen und marode Deiche. In Rungholt wurde sehr wahrscheinlich Torf abgebaut. Das tat man überall entlang der Nordseeküste. Einige Orte gewannen daraus Salz, das sich über Jahrzehnte durch Meeresüberflutungen im Torf angereichert hatte. Der Salztorf wurde verbrannt, die Asche gewässert und aus der daraus entstehenden Salzlake das Salz gewonnen. Andere Orte trugen den Torf nur ab, trockneten ihn und nutzten ihn, weil es kaum Wald oder Bäume gab, als Brennmaterial. Wie auch immer es in Rungholt gewesen sein mag, wenn Menschen über Jahrhunderte Torf abtragen, senken sie damit den Boden ab. In der gleichen Zeit, Mitte des 14. Jahrhunderts, grassierte die Pest an der Nordseeküste. Sie traf auf Menschen, die ohnehin schon gebeutelt waren. Eine Kaltzeit ließ Ernten gering ausfallen. Menschen hungerten. Die Krankheit traf auf schwache Gegenwehr. Viele Menschen starben. Die Deiche wurden nicht mehr gepflegt. Als sich die Sturmflut am 15. Januar 1362 zu erheben begann, traf sie mit voller Wucht auf marode Deiche, die abgesenktes Land schützten, auf denen eine erschöpfte und dezimierte Bevölkerung ihr Dasein fristete. Die Deiche waren damals anders gebaut als heute, nicht mit abgeschrägter Front, auf der die auslaufenden Wellen an Kraft verlieren. Damals trafen sie auf eine senkrechte Fläche, die sie mit jedem Wellenschlag aushöhlten und untergruben. Wann genau die Deiche brachen, wurde nicht überliefert. Rekonstruktionen der Sturmflut gehen davon aus, dass die Winde am 15. Januar 1362 gegen Nachmittag auf die Westküste des heutigen Schleswig-Holsteins stießen und sich am folgenden Tag zu einem Orkan auswuchsen. Trotz Ebbe zog sich das Meer nicht zurück. Im Laufe des Tages gaben die Deiche nach. Die Warften boten den Menschen keine Sicherheit mehr. Das Wasser erreichte die Häuser. Zwischen Eider und Wiedau wurden 30 Orte überflutet. Rungholt war einer von ihnen. Vermutlich flüchteten sich die Menschen in die oberen Stockwerke ihrer Häuser. Unten stand das Wasser. Die Tiere ertranken. Der Wind heulte. Das Tosen des Meeres übertönte alles. Nachts war es stockdunkel und der Wind legte sich noch immer nicht. Bilder aus Katastrophenfilmen treten uns vor Augen. Aber die Wahrheit ist, dass wir keine Details über den Ablauf der Flut haben. Man weiß nicht einmal, wie viele Menschen dabei umkamen. Schätzungen gehen von 10.000 Toten aus. Diejenigen, die überlebten, blickten auf eine vollkommen veränderte Landschaft. Ein 25 Kilometer langer Streifen Land. Weg. Eine weite menschenleere Ebene, gespickt mit einzelnen Ruinen. das Watt, wie wir es heute kennen, entstand. Die wenigen noch vorhandenen Überreste von Rungholz sind inzwischen von 1,5 Meter Schlick und Sedimenten überdeckt. Die letzten Holzpfosten wurden in den 1990ern gesehen. Ab und zu findet man beim Wattwandern mit sehr viel Glück noch einige Scherben. Das kleine private Rungholt-Museum auf Pellworm zeigt, was über 50 Jahre aus dem Watt geholt wurde. In einer ehemaligen Garage liegen Regale voller Scherben aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten, zusammengesetzt zu Teilen von Tellern, Krügen oder Ofenkacheln. Plastikkörbe mit weiteren Fragmenten stehen auf dem Boden. Funde gleicher Art sind gruppiert, aber abgesehen davon gibt es nichts, was ein klassisches Museum heute ausmacht. Keine Beschreibungen, keine Hintergrundinfos, keine Auswahl besonders interessanter Stücke. Der Ort gleicht einer gigantischen Puzzlewerkstatt, deren unzählige Teile das Meer nach Belieben anspült. Wie viel Leben hier gewesen sein muss, bevor das Meer sich das Land geholt hat.